Diese Droge macht vor nichts Halt. Es hat mir meine Kinder genommen, meine Freiheit, meine Zähne. Ich gehöre nicht mehr zur Gesellschaft. Es hat viele Namen. Crystal, Ice, Tina, Crank. Die meisten nennen es Meth, kurz für Methamphetamin. Es ist stärker und billiger als Kokain. Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen?